Schon damals lobte der thüringische AfD-Chef Björn Höcke Gedeons Schrift auf Facebook. Gedeon verstehe laut Höcke die Lage Deutschlands und Europas auch im historischen und philosophischen Rekurs für jeden nachvollziehbar zu entwickeln. Und Gedeon beschreibe, so Höcke, die existenzielle Bedrohung der europäischen Völker und ihrer Kulturen. In der notwendigen Klarheit benennt er den Feind unserer Freiheit in Vielfalt. Eine Distanzierung sieht anders aus. Im Grunde gibt Gedeon das vor, was Höcke in seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit 2022 in Gera sagte, als er die USA als raumfremde Macht bezeichnete und in dem jetzigen Konflikt die Seite Russlands wählte. Auch in dem Buch von Maximilian Krah finden sich antiamerikanische Thesen, die denen Gedeons ähneln. Allerdings verzichten die Matadoren des neuen Rechtsrucks in der AfD auf den noch von Gedeon offen formulierten Antisemitismus, wobei der Anti-Amerikanismus, der Antiliberalismus der rechten Bewegung sowie die Polemiken gegen den Globalismus einer Elite, wie schon gesagt, antisemitische Anklänge an die vaterlandslosen Kosmopoliten der Nazizeit tragen. Die beiden damaligen Parteichefs Jörg Meuthen und Frauke Petri wollten Gedeon aus der Partei werfen, gleichzeitig befanden sie sich in einem Machtkampf untereinander und versuchten so, die rechtsextremen Anhänger, die Gedeon nach wie vor in der Partei hatte, nicht ganz zu verprellen. Den Streit darum, wie die AfD am besten mit Gedeon umgehen solle, trugen Petri und Meuthen auf offener Bühne aus. Meuthen war Landeschef und Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Baden-Württemberg und damit lag der Fall Gedeon klar in seiner Verantwortung. Aber der gerade in den Landtag eingezogenen AfD-Fraktion drohte über den Fall Gedeon die Spaltung. Frauke Petri flog ein, versuchte den Streit zu schlichten und brüskierte so ihren Mitparteichef Meuthen. Eine Düpierung, die Meuthen Petri nicht verzeihen wollte und die den Machtkampf innerhalb der Partei bis zur Bundestagswahl im September 2017 überschattete. Genau diesen innerparteilichen Machtkampf konnten die Rechtsextremen um Höcke und den Flügel gezielt nutzen, um mit einer straffen Delegiertenorganisation, obwohl anfangs in der Minderheit, langfristig die personelle und inhaltliche Ausrichtung der Partei so zu formen, wie wir sie heute sehen. Höcke hatte diesen Weg zur Macht mit viel Geduld vorbereitet. Er begann praktisch kurz nach der Gründung der AfD damit. Höckes erster Streich, die Verdrängung von Bernd Lucke. Bernd Lucke galt in der deutschen Öffentlichkeit als ein Wirtschaftsprofessor, der sich Sorgen um die Finanzen machte. Man sprach ihm eine gewisse Seriosität zu.